Ja, den Text, den wir heute Morgen bedenken wollen, steht im Alten Testament. Und zwar im zweiten Buch Mose, das ganze Kapitel 18. Weil es aber nur ein etwas längeres Kapitel ist, werde ich dieses Kapitel nur in Auszügen lesen mit den wichtigen Dingen. Die Eigenarten des Alten Testamentes sind ja manchmal so, dass zunächst einmal erzählt wird, was passiert ist, und dann bestätigt, dass irgendein anderer, was alles passiert ist, als das, was wirklich passiert ist. So kann es vorkommen, dass mitunter zwei, dreimal die gleiche Geschichte aus unterschiedlicher Sicht in einem solchen Gespräch, in einer solchen Begebenheit erzählt wird. Insofern hört ihr 2. Mose Kapitel 18, aber nur Auszüge. Und dort heißt es: Und Jethro, der Priester in Midian, Moses Schwiegervater, hörte alles, was Gott an Mose und seinem Volk Israel getan hatte, das der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte. Als nun Jethro zu ihm in die Wüste kam, an den Berg Gottes, wo er sich gelagert hatte, ließ er Mose sagen: Ich, Jethro, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Und als sie sich untereinander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr um Israels Willen dem Pharao und den Ägyptern angetan hatte. Und alle die Mühsal, die ihnen auf dem Wege begegnet war, wie sie der Herr errettet hatte. Jethro aber freute sich über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte. Und Jethro sprach: Gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Ägypter und des Pharao Hand. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn er hat das Volk aus der Ägypter Hand errettet, weil sie vermessen an Israel gehandelt haben. Am anderen Morgen setzte sich Mose, um das Volk recht zu sprechen, und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Als aber sein Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er: Was tust du denn mit dem Volk? Warum musst du ganz allein da sitzen und alles Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete ihm: Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Wenn sie bei einem Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich richte zwischen dem einen und dem anderen und tue ihnen kund die Satzung Gottes und seine Weisungen. Sein Schwiegervater sprach zu ihm: Es ist nicht gut, wie du tust. Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer, du kannst es allein nicht ausrichten. Aber gehorche meiner Stimme, ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott und tu ihnen die Satzung und Weisungen kund, dass du sie lehrst den Weg, auf dem sie wandeln, und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinn feind. Die setze über sie als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10, dass sie das Volk alle Zeit richten. Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen, alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten. So mach dir's leichter und lass sie mit dir tragen. Wirst du das tun, so kannst du ausrichten, was dir Gott gebietet, und dies ganze Volk kann mit Frieden an seinen Ort kommen. Mose gehorchte dem Wort seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte, und erwählte redliche Leute aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk. Nun, dieser schöne und sehr wichtige Bibelabschnitt, der hätte ganz viele Punkte, die wir bedenken müssten, und wir werden uns heute Morgen nur auf 5 Punkte beschränken. Auch das ist schon eine ganze Menge, 2 mehr, als normalerweise in einer Predigt üblich sein sollen. Aber ihr haltet durch und seid munter und seid frisch, und das wird schon was. Wir haben diesen Text nun eben gehört. Bibelleser kennen vielleicht ja auch das Umfeld ein ganz klein bisschen. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, hat mittlerweile das Land Ägypten verlassen und muss sich jetzt wieder neu lagern und neu zurechtfinden. Es kehrt jetzt allmählich so ein ganz klein bisschen Ruhe ein, weil sie wissen, dass die Ägypter jetzt nicht mehr hinter ihnen her sind. Aber da ist zunächst einmal diese Person Jethro, der Schwiegervater von Mose. Jethro war Priester in Midian und aus 2. Mose 3 wissen wir, dass dieser Schwiegervater von Mose in dem Land Midian der Priester war. Mose lebte bei ihm 40 lange Jahre. Die Midianiter waren Nachkommen Abrahams von seiner 2. Frau Ketura. Und das ist für diese Begebenheit wiederum wichtig zu wissen. Es waren Wüstenbewohner, wie damals leben auch heute noch die Midianiter in dieser Gegend. Midian, das steht da so ein bisschen rot drin. Das Land heißt heute Midian und der Ort, an dem Mose flüchtete, dürfte der heutige Ort Al-Bad sein. Ein Überleben in dieser Gegend war nur möglich bei einer festen Wasserquelle. Nur dort, wo eine feste Wasserquelle war, konnte sich ein fester Ort bilden. Und nur dort konnten damals wie heute die Menschen überleben. Mose hatte als angenommener Königssohn einen Landsmann in Ägypten getötet und musste aus dem Land fliehen. Die Landesgrenze von Ägypten war seit jeher das Ostufer des Golfes von Akaba. Das hat man jetzt in den neuesten ägyptischen archäologischen Forschungen festgestellt, dass also richtig eine Grenzbefestigung in Form von kleinen Ringburgen jeweils auf den hohen Gipfeln, die an der Ostseite des Golfes von Akaba auf den Bergen sind und über Feuerzeichen und Rauchzeichen haben sich so die einzelnen Wachstationen miteinander kommuniziert und verbunden und konnten Auskunft geben über das, was geschieht. Und hier in der Wüste im Land Midian außerhalb von Ägypten hatte Mose, nachdem er flüchten musste, weil er einen Ägypter erschlagen hatte, eine ganz tolle Vorbereitungszeit für diese Wüstenwanderung, die jetzt mit dem Volk Israel stattfindet. Die Midianiter konnten mit dem Leben in der Wüste durch den über Generationen langen Lernprozess gut umgehen. Und so hatte Mose in den 40 Jahren, die er zuvor hier verbrachte und seine Frau fand und eine Familie gründete, eine gute Vorbereitungszeit für die jetzt großen Aufgaben. Und an dieser Stelle wird zunächst mal deutlich, keine Zeit unseres Lebens ist unnütz. Auch nicht eine Zeit in der Wüste. Und da stelle ich die Frage, kennst du in deinem Leben auch so eine Zeit, wo du vielleicht in der Wüste bist, dass du nicht weißt, wie es weitergeht, weil alles irgendwie grenzenlos ist, weil alles irgendwie kein richtiger Weg mehr ist und kein richtiges Ziel mehr für dich vor Augen ist. Du lebst also so in einer Wüste. Die Wüste ist ja immer eine lebensunwirkliche Zone. Aber Gott führt dich manchmal in eine solche Zeit hinein. Warum? Damit du lernst. Mose hat 40 Jahre in der Wüste das Leben in der Wüste gelernt, um anschließend 40 Jahre ein ganzes Volk als ausgebildeter Führer für eine Wüstenwanderung entsprechend zu führen. Das hat er nicht gewusst, als er in der Wüste war, aber er hat's gebraucht. Die Führung Gottes in dem Leben des Mose und auch bei uns ist da, auch wenn wir es noch nicht erkennen können. Wir werden durch Gott immer rechtzeitig für zukünftige Aufgaben vorbereitet, auch wenn wir im Moment in der Situation gar nicht wissen, warum wir auf so eine Sache vorbereitet werden. Ein weiteres, die Abstammung der Midianiter von Abraham, lassen vermuten, dass Jethro ebenso wie Mose also im Grundsatz den Gott der Väter verehrte. Da unten sehen wir es, Nach Terach kommt da drüber in der direkten Linie der Abraham, direkte Linie da drüber ist dann der Isaak und so weiter. Aber der Abraham hatte die Linie einmal geradeaus, Isaak nach, von euch aus gesehen, links rüber zu Ismael und nach rechts rüber zu Midian. Und daraus sind die Midianiter entstanden. Jethro war also so ein Nachkomme von Abraham und er hat mündlich überliefert gekriegt von dem, was vorher immer gewesen ist. Jethro war sogar als Priester verantwortlich, diesen Gott seinem Volk, den Midianitern, bekannt zu machen. Es war sein Dienst. In späteren Zeiten haben sich die Midianiter von Gott abgewandt und dem Baalskult hingegeben. Später hat Gott durch Israels oftmals die Midianiter heftig im Kampf dafür geschlagen. Es wird uns nicht berichtet, dass Jethro, ähnlich wie Mose, direkte Gotteserfahrung gemacht hätte. Gott hat ja in diesem Land der Midianiter, als er dort gewesen ist, direkte Gotteserfahrung gemacht. Von Jethro wird uns nichts berichtet. Er ist an dem Punkt der ihm überlieferten Theologie einfach stehen geblieben. Da war nichts Neues mehr. Der Jethro hat nur noch eine tote, ihm überlieferte Religion, also im Grunde genommen nur noch Amtshandlung und keine Beziehungen, keine Taten aus dem Glauben heraus weitergegeben. Traditionsglaube. Ich denke, diese Art ist uns auch heute nicht unbekannt. Und nun frage ich dich, der du alt geworden bist, nicht nur an Jahreszahlen, sondern auch in der Gemeinde, wie ist das mit deinem Glauben? Ist das auch nur noch Traditionsglaube? Man muss sich ja in der Gemeinde sehen lassen. Bist du nur deshalb heute Morgen hier? Wir, die wir durch die Bibel und durch das Leben und durch die Taten Jesu Christi alles an deutlichen Hinweisen haben, können doch ein ganz aktives Glaubensleben führen. Und ich denke, das ist eine hochgradig aktuelle Sache, das mit Jesus, das packt doch irgendwie unser ganzes Dasein, das packt doch unser Wesen. Aber da ist nichts mehr, nur noch Tradition. Das sieht dann so aus. Du lebst so, als wäre Jesus Christus nicht gestorben, denn du liebst ihn nicht, trotz seines Opfertodes für dich. Du lebst so, als wäre Jesus Christus nicht auferstanden, denn du hast keine gewisse Hoffnung in dir, denn du bist dir des ewigen Lebens nicht sicher. Oder du lebst so, als wäre Jesus Christus nicht der Erlöser, denn du bist an deine Laster gebunden, denn du lässt dich noch von Verdammnis und Schmiermut plagen. Und du lebst so, als wäre Jesus Christus nicht der Sohn Gottes, denn du lebst für dich und betest ihn nicht an, denn du glaubst nicht seinem Wort. Und du lebst so, als wäre Jesus Christus nicht der Weg, denn du willst nach deiner Fasson selig werden. Denn du fürchtest Menschen mehr als Gott, denn du suchst Auswege und Fluchtwege. Und du lebst so, als wäre Jesus Christus nicht die Wahrheit, denn du glaubst menschlicher Philosophie mehr als ihm, denn du vertraust deinem Verstand mehr als Gottes Weisungen. Du lebst so, als wäre Jesus Christus nicht das Heil, denn du erhoffst das Heil von Menschen, von Politik und von Reformen. Du lebst so, als wäre Jesus Christus nicht der Wiederkommende, denn du gehst ihm nicht entgegen. Du gehst zwar in die Gemeinde, aber dieses aktive Glaubensleben, dieses Leben aus dem Glauben ist nicht mehr da. Das ist Traditionsglaube. Und genau in diese Situation, da kommt jetzt der alte Jethro zu dem jungen Mose und macht eine großartige Erfahrung. Sind wir Väter und Mütter, sind wir Omas und Opas heute eigentlich noch bereit, auch von unseren Kindern, von dem Glauben unserer Kinder oder von dem Glauben unserer Enkel etwas anzunehmen? Das geschieht hier. Wie toll ist das hier in Vers 11. Da sagte Jethro: Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn er hat das Volk aus der Ägypterhand errettet, weil sie vermessen an Israel gehandelt haben. Mose hat seinem Schwiegervater ganz toll die Erlebnisse erzählt, die er mit dem Volk Israel und mit Gott persönlich hatte. Und dann kommt diese wunderbare Aussage seines Schwiegervaters: Nun weiß ich, dass der Herr größer ist. Das ist richtig eine Kehrtwendung bei dem Jethro gewesen. Jethro und Mose haben die gleiche Gottesbeziehung. Sie stehen jetzt gemeinsam vor Gott und feiern gemeinsam Gottesdienst. Sie stehen auf gleicher Augenhöhe. Sicher, sie waren zwei gestandene Männer, aber Hand aufs Herz, ist nicht der kindliche Glaube unserer Kinder oder Enkelkinder oftmals beschämend für uns? Sind nicht eventuell gerade die Enkelkinder manchmal die besten Evangelisten? Kleines Beispiel, meine Eltern gehörten also überhaupt nicht zur Gemeinde und zur Kirche. Und als wir noch unsere Kinder klein waren, jetzt sind das ja auch schon große erwachsene Menschen, und wir unsere Eltern mal eingeladen haben und bei uns zu Hause wurde vor Tisch gebetet. Und ich sage Amen und als erstes sagt dann unser damals, ich glaube, 4- oder 5-jähriger zweiter Sohn: Opa, du hattest gar nicht die Augen zu beim Beten. Versteht ihr? Das meine ich damit. Dieses ganz Natürliche, dieses Selbstverständliche, das können wir von unseren Kindern oder von unseren Enkeln lernen. Und auch mit den im Gespräch mit den heranwachsenden jungen Menschen immer im Gespräch bleiben. Wir können uns gegenseitig helfen, weil wir uns wirklich brauchen, alt und jung. Und weil auch die Alten von den Jungen so viel lernen können, ist es so wichtig, dass auch hier generationsübergreifend immer wieder miteinander das Gespräch gesucht wird. Als zweites der Ort, wo spielt sich diese ganze Begegnung ab? Am Berg Gottes. Am Berg Gottes empfängt Mose nicht zum ersten Mal klare Anweisungen für das, was er tun soll. 2. Mose 3, die Berufung in diesem brennenden Busch, das war die 40 Jahre, wo der Mose bei seinem Schwiegervater war, vielleicht war er schon verheiratet mit seiner Frau Zipporah und hat vielleicht auch schon sein erstes Kind gehabt, das weiß ich nicht. 2. Mose 4 kriegt er von Gott den Auftrag, das Volk zu befreien, an ungefähr dem gleichen Ort dort, wo auch das mit dem Busch war. 2. Mose 18, hier unser Thema, 2. Mose 20, die 10 Gebote, 2. Mose 24, die folgenden Kapitel, der Bundesschluss und die Anweisung zum Bau der Stiftshütte. Ich denke, das stimmt doch irgendwie zum Nachdenken. Gott erteilt dem Mose nicht mal hier und mal dort irgendwelche Aufträge, sondern immer an der gleichen Stelle, immer am Berg Gottes. Entscheidende Weichenstellungen unseres Lebens fallen eben auch nicht so im Stehen, so im Türrahmen, wie heißt das so schön, zwischen Tür und Angel, sondern in festgeordneten Räumen und Umfeldern. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Es ist einfach wichtig, dass wir für wichtige Entscheidungen das entsprechende Umfeld haben. Mose empfängt immer wieder, quasi im Konferenzzimmer Gottes, am Berg Gottes, neue große Wegweisungen für sich und für seine Aufgabe, die er am Volk Israel zu erledigen hat. Ich denke, das ist ein Anspruch an uns. Wo sind wir zu Hause? Wo fühlen wir uns wohl? Wo fühlen wir uns geborgen, um auch große, vielleicht zum Teil schwere Entscheidungen auch anzunehmen? Für Mose wird der Berg Gottes zum Ort der Entscheidung. In welchem Feld fühle ich mich wohl? Das heißt, wo bin ich geistlich zu Hause? Im Hauskreis, hier in der Gemeinde, wo auch immer. Wo bin ich zu Hause, um Weichenstellung anzunehmen? Und damit kommen wir zum Vers 18, ein dritter Punkt. Da entdeckt der Jethro nun auf einmal, was sein Schwiegersohn macht, und er erkennt etwas und sagt zu ihm: Du machst dich zu müde, dazu das Volk, das mit dir ist, das Geschäft ist dir zu schwer, du kannst es allein nicht ausrichten. Überlastete Menschen sind eine Last für ihre Umwelt, sind eine Last für ihre Mitmenschen. Das erkennt der Jethro hier in dieser Situation. Untersuchungen haben gezeigt, dass Manager, Chefs, Führungskräfte, also jeder, der da irgendwo was zu melden hat, die werden circa alle 8 Minuten in ihrem Tagesablauf gestört und somit in ihrer Arbeit unterbrochen. Durch die elektronischen Medien mit zunehmender Tendenz. Hierbei nimmt die Unterbrechung für Personalangelegenheiten im weitesten Sinn einen ganz großen Raum ein. Andere Untersuchungen belegen, dass ein gutes Betriebsklima, also die Harmonie untereinander, dann am besten ist, wenn sich bis in die höchsten Ebenen hinein Menschen für Menschen Zeit nehmen. Und das ist das Problem. Mose hatte nicht die Zeit, du machst dich zu müde, dazu das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist zu schwer, du kannst es allein nicht ausrichten. Ich denke, hier werden uns gleich 2 Dinge deutlich. Zu einem unsere Unfähigkeit, lange zu warten und im richtigen Moment Zeit haben für den Richtigen. Bei dem ersten kommt sofort eine Negativmotivation ganz schnell in Gang, wenn ich mit meinem Problem bei einem Berater, bei einem Seelsorger, bei einem Pastor anstehen muss. Wartezeiten auf ein Gespräch von 3 Wochen sind, aus welchen Gründen auch immer, untragbar. Aber das ist zum Teil gängige Praxis, auch in freien evangelischen Gemeinden. Und es ist schlichtweg untragbar. Denn wir sollten wissen, den Überlasteten, der jetzt in dem Moment nicht reagieren kann, den macht das auch nicht glücklich. Der leidet darunter. Aber an dieser Stelle steht auch eine Anfrage an uns. Wenn wir die zeit- und arbeitsmäßige Belastung der Leitenden sehen, müssen wir dann unbedingt mit diesen armen Menschen unsere kleinen Dinge besprechen? Es gibt unter uns, und ich bin sicher, das ist auch in dieser Gemeinde so, viele stille, weise Seelsorger, die Zeit haben. Die können dir eventuell viel praxisnaher helfen, als du bisher ausprobiert hast. Das Ergebnis: überlastete Menschen sind eine Last für ihre Mitmenschen. Die Anfrage an mich, bin ich bereit, den Rat einer Schwester, eines Bruders, der nicht zum Management der Gemeinde gehört, auch anzunehmen? Ein nächster Punkt: Gott will uns entsprechend unserer Verantwortung und Begabung freimachen für das Wesentliche. In den Versen 22, 23 heißt es: Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen. Alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten. So mach dir es leichter und lass sie mit dir tragen. Wirst du das tun, so kannst du ausrichten, was Gott dir gebietet. Und dies ganze Volk kann mit Frieden an seinen Ort kommen. Mose, der Chef dieses großen Volkes, empfängt, nachdem sein Schwiegervater die gleiche Gottesbeziehung angenommen hat wie Mose, einen Rat, einen sehr weisen Rat. Es geht hier nicht um die Person Jethro, sondern es geht hier ganz einfach um die Funktion. Ein Rat wird gegeben, ein Rat von jemand, der mit dem anderen auf gleicher Augenhöhe war und der die Situation, die dort entstanden war, ganz schnell erkannt hatte. Das, was früher einer allein gemacht hat, teilen sich heute viele Mitarbeiter. Dadurch, dass Mose bereit war, ein Riesenstück Arbeit und damit ja auch direkten Einfluss abzugeben, sind andere Menschen mit entsprechenden Begabungen an den richtigen Ort in tragbarer Verantwortung eingesetzt worden. Und die Bedingungen für diese Mitarbeiter werden uns in Vers 21 aufgezeigt. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind, dem ungerechten Gewinn feind. Die setze über sie als Oberste, über 1000, über 100, über 50, über 10. Was ich so faszinierend finde an diesem Text ist, Mose braucht Mitarbeiter und er bekommt sie auch. Die sind da. Und zwar auch mit diesen 3 Vorbedingungen, die Gott fürchten, die wahrhaftig sind und die nicht bestechlich sind. Vers 25, die Mitarbeiter sind vorhanden und er erwählte redliche Leute aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten und so weiter und so fort. Er erwählte, das heißt, er bestimmte die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter wurden in die Aufgabe hineinberufen. Und an dieser Stelle muss von der Gemeinungsleitungsseite sicher sehr intensiv nachgedacht werden, denn das Prinzip des sich freiwillig zum Dienst melden wird uns durch die Bibel nicht deutlich gemacht. Auch im Neuen Testament nicht. Wir haben es in der Schriftlesung Apostelgeschichte 6 gehört. Auch dort werden Mitarbeiter von den entsprechenden Aposteln ausgewählt. Die Frage dabei ist, kann ich Arbeit abgeben? Das ist die wichtige Frage. Mose konnte das und das ist eine sehr persönliche Anfrage an meinen Glauben. Die eigentliche Frage ist, traue ich es Gott zu, dass die bisher von mir, natürlich so gut, ausgeführte Arbeit auch von jemand anders getan wird? Wie groß ist mein Glaube an dieser Stelle? Der andere wird's können, nur eben anders, aber ich denke sicher mit dem gleichen Ergebnis. Also, Gott will uns entsprechend unserer Verantwortung und Begabung freimachen für das Wesentliche. Die Frage sei erlaubt, zu welcher Aufgabe habe ich mich von Gott durch die geistliche Leitung, also durch die Gemeindeleitung, einsetzen lassen? Mache dir deine Begabung deutlich, probiere doch einfach etwas aus, um deine Gaben zu entdecken oder lass dich entdecken. Auch andere können Gaben bei dir entdecken. Mache einen Gabentest, ist ein gutes Hilfsmittel, wenn du völlig unsicher bist. Auch Außenstehende können deine Gaben erkennen, nimm dann eben die Ratschläge an. Jethro war auf gleicher Glaubensebene wie Moses, war eine ganz wichtige Voraussetzung. Wenn du bekehrt bist, bist du auf der gleichen Ebene wie all die anderen. Und der Jethro war bekehrt, hat sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht und lässt sich sofort mit hineinnehmen in die Arbeit und hilft. Er sieht etwas, er erkennt etwas. Ich freue mich darüber, dass auch hier in Schneverdingen so viele Menschen sind, die laut sagen, ich bin bekehrt, ich habe ein neues Leben aus Gott, ich bin ein Christ. Aber wenn man mal jemand braucht, für etwas ganz Praktisches, dann muss man oftmals lange suchen. Wisst ihr, ein Mensch kann noch so lange von seiner Bekehrung berichten, in der Schule oder am Arbeitsplatz Zeugnis von Christus geben, wenn er nicht den, der in Not ist, hilft, dann stimmt da was nicht. Ich bin der Letzte, der etwas gegen Bekennen und Zeugnis geben hat, aber ich habe etwas gegen die Typen, die ihre Augen fromm zum Himmel verdrehen und sich vor den praktischen Dingen auf dieser Erde und damit auch in dieser Gemeinde drücken. Verstehst du, der Beweis für die Echtheit deiner Bekehrung, der Beweis für die Echtheit deiner Entscheidung für Christus sind nicht nur fromme Worte, sondern auch Taten. Das hängt immer ganz eng zusammen. Der letzte Punkt, Gott will keine langfristigen Entscheidungsprozesse. Und das ist wieder eine Anfrage an meinen Glauben. In der Bibel werden an sehr vielen Stellen in unsagbar verschiedenen Situationen immer wieder Entscheidungen getroffen. Ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst. Da wird dir durch ein Gemeindemitglied ein Rat erteilt und dieser erscheint dir auch logisch und durchaus richtig. Aber trotzdem kommen dann bei dir immer wieder noch tausend Wenn und Aber. Ich will niemanden verurteilen, schon gar nicht zum unmündigen Schweigen oder Nichtdenken degradieren, aber dennoch sind auch hier diese weisen Geschwister, die dir raten können. Dafür ist kein Doktortitel und kein besonderes Amt notwendig. Ich meine, wenn uns etwas deutlich wird, durch die Bibel, durch die Predigt, durch das Gespräch mit meinen Geschwistern, wo auch immer, dann sollten wir das im Glauben annehmen und auch danach tun. Denn, und das ist eine Anfrage an meinen Glauben, je länger wir Entscheidungen vor uns herschieben, je mehr eigene Sicherheiten bauen wir uns ein. Wir wollen es also irgendwo eine Hintertür offen halten und damit wird die Verfügung Gottes letzten Endes über mein Leben ganz entscheidend eingeengt. Da bleibt zum Schluss gar nichts mehr für meinen Glauben und für Gottvertrauen übrig. Ich will alles selber regeln. Und deshalb will Gott mitunter keine langfristigen Entscheidungsprozesse. Er will, dass wir etwas erkennen, dass wir dann auch dafür die richtigen Dinge berufen und dass wir danach dann auch handeln. Also, an welcher Stelle lähme ich durch mein Zögern meinen Glauben und damit letztlich auch das Gemeindewachstum? Denn es liegt immer ein Stückchen weit an mir. Wenn wir dieses uns durch 2. Mose 18 gelehrte Prinzip befolgen, kommen wir dadurch zu den uns im Wesentlichen gestellten Aufgaben. Mose wird frei für das Wesentliche. Er hat als Führer eines großen Volkes, und es sind immerhin so um die 1,8 bis 2 Millionen Menschen gewesen, die er durch die Wüste geführt hat, er hat dennoch Zeit, um mit Gott ins intensive Gespräch zu kommen. Ist das nicht bei vielen von uns auch eine ganz tiefe Sehnsucht? Die Bibel zeigt uns also auf, wie hoffnungslos überlastete Menschen zu der von Gott gestellten Aufgabe kommen. Und darum denke ich, packen wir es an. Ich möchte mit uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir ganz herzlich, dass du auch in so ganz vielen praktischen Lebenssituationen uns gute Ratschläge durch dein Wort gibst. Wir danken dir, Herr, dass du durch diese Ratschläge immer möchtest, dass andere Menschen zurechtkommen, wir selber in unserem Glauben gestärkt werden und dadurch deine Gemeinde wächst. Wir danken dir, Herr, dass du uns hilfst beim weiteren Nachdenken auch über diese Dinge. Amen.